Totale Schaden. Wo die Blechlawinen sich durch den Himmel stoßen, fällt der Lack rückwärts zurück auf die Straße. Vom ganzen Glanz recht mitgenommen.